Jesuitenunschuld. Mag Loyolas Geist aus freien Christen lauter Knechte schaffen, gleich wie Kadaver seien ihm zur Hand die toten Waffen. Lammfromm sind in jedem Falle die Jesuiten, alle. Mögen sie Familien trennen, mag die er geliebt noch gestern der Noviz heut nimmer nennen, Vater, Mutter, Brüder, Schwestern, lammfromm sind in jedem Falle die Jesuiten, alle. Lehren auch die Kasuisten, wie der Zweck die Mittel heiligt, wie man Eide bricht mit Listen, schuldlos sich an Schuld beteiligt. Lammfromm sind in jedem Falle die Jesuiten, alle. Wagt's ein Mann berühmt im Orden, die Empörung gut zu heißen, Meuchler, die Tyrannen morden, Heinrichs Mörder selbst zu preisen. Lammfromm sind in jedem Falle die Jesuiten, alle. Wenn die Häscher der Tiara Seelen pressen auch noch heute, wenn verlockt das Kind Mortara ihrer Arglist fällt zur Beute. Lammfromm sind in jedem Falle die Jesuiten, alle. Mögen sie, allwo sie nisten, sich gebaren wie die Alten, bald wie Füchse voller Listen, bald wie Wölfe greulich schalten. Lammfromm sind in jedem Falle die Jesuiten, alle. Zwar die schwarzen Wühler sannen auf den Sturz der Kaisereiche, doch wer darf die Heiligen bannen aus dem jungen deutschen Reiche? Lammfromm sind in jedem Falle die Jesuiten, alle. Adolf Stöber.